Was haben Sie? Nichts, das geht vorüber. Ihre Hand ist eiskalt. Ich habe Angst. Angst? Meine Nerven versagen. Das war alles ein bisschen viel in der letzten Zeit. Und wenn ich an meinen armen Vater denke. Aber das geht gleich vorbei. Ich fange mich schon wieder. Da hinten ist ein Lichtschein. Sehen Sie? Warten Sie. Da steht ein Wachposten mit einem Gewehr. Bleiben Sie hier. Und rühren Sie sich nicht. Wo wollen Sie hin? Gehen Sie nicht weg. Da schläft eine Weile. Schnell, gehen wir die Treppe hoch. Eine halbe Stunde dauerte es, bis das Türschloss nachgab. Sie hatten sich nicht geirrt. Es war das Zimmer, in dem Vater Beautrelet gefangen gehalten wurde. Er lag im Bett und schlief tief und fest. Vater? Vater, wach auf! Junge! Junge! Du bist hier! Dann hat dich mein Brief doch erreicht. Steh auf und zieh dich an, Vater. Wir bringen dich hier raus. Das ist der Besitzer des Schlosses, Monsieur Valmeras. Ach, ich bin so froh, dass du gekommen bist, mein Junge. Hast du noch andere Gefangene gesehen? Zwei Männer vielleicht. Oberinspektor Ganimard und Herlock Sholmes sind verschwunden. Nein, aber ein junges Mädchen ist hier. Ich habe sie ein paar Mal von Ferne gesehen. Ich wette, das ist Mademoiselle Raymond. Kommen Sie, Valmeras. Wir müssen Sie mitnehmen. Vater, weißt du, in welchem Zimmer sie sich aufhält? Am Ende des Korridors, auf der rechten Seite. Mademoiselle Raymond, erschrecken Sie nicht. Sie kennen mich, ich bin Isidore Beautrelet. Wir werden Sie jetzt hier rausholen. Was um Himmels Willen machen Sie hier? Gehen Sie, es ist gefährlich. Lupin kann jeden Moment kommen. Keine Sorge. Ziehen Sie sich schnell etwas an und wir verschwinden. Monsieur Valmeras, der Besitzer des Schlosses, kennt sich aus und wird uns an einen sicheren Ort bringen. Mademoiselle, schnell, kommen Sie. Ja, ich komme schon. Sie stiegen alle vier die Treppe hinab an dem Bewacher vorbei, der immer noch bewusstlos am Boden lag. Draußen wurden sie von den beiden Hunden empfangen, die freundlich ihren Herrn begrüßten. Um 3 Uhr morgens trafen sie in der Herberge ein, die Zimmer für sie bereithielt. Als sie sich etwas erholt hatten, erzählten die beiden Befreiten, dass Lupin im Abstand von 3-4 Tagen ins Schloss gekommen sei. Ich kann nur Gutes über ihn sagen. Er war sehr freundlich und hat mich immer persönlich begrüßt. Monsieur Beautrelet, sagte er, es fehlt Ihnen doch an nichts. Mir hat er jedes Mal einen Blumenstrauß mitgebracht. Er wollte mich heiraten. Und? Haben Sie den Antrag abgelehnt? Ja, natürlich. Ich kenne ihn ja fast gar nicht. Isidore Beautrelet benachrichtigte die Polizei, die das Schloss durchsuchte. Es war zu spät. Der Komplize Lupins war verschwunden und sonst fand man kaum Spuren. Nur im Zimmer von Mademoiselle Raymond lagen vertrocknete Blumensträuße mit der Visitenkarte Arsène Lupins. Die Zeitungen berichteten von dem Sieg, den der junge Beautrelet errungen hatte. Mademoiselle de Saint-Véran und Vater Beautrelet frei. Alle beiden Gefangenen frei. Isidore wurde zum Helden des Tages. Am nächsten Tag tauchten die beiden Verschwundenen wieder auf, Oberinspektor Ganimard und Herlock Sholmes. Ein Lumpensammler fand sie auf dem Quai des Orfèvres gegenüber der Polizeipräfektur, schlafend und gefesselt. Nachdem die Wirkung des verabreichten Schlafmittels nachgelassen hatte, gelang es ihnen, Ordnung in ihre Erinnerungen zu bringen. Ganimard erzählte, sie hätten an Bord einer Yacht eine Umsegelung Afrikas mitgemacht, eine hübsche und lehrreiche Reise, bei der sie sich frei bewegen konnten, außer wenn die Besatzung in ausländischen Häfen an Land ging. Kurz darauf war noch eine Neuigkeit zu vermelden. Louis Valmeras und Mademoiselle Raymonde de Saint-Véran heirateten. Raymonde gab ihre Hand dem Mann, der so tapfer zu ihrer Rettung beigetragen hatte. Isidore Beautrelet, man muss es in aller Bescheidenheit sagen, war stolz. Zu seinen Ehren richtete das Gymnasium ein großes Festbankett aus. Noch während der Feierlichkeiten stürzte Monsieur Valmeras auf ihn zu, in der Hand die Abendzeitung. Was ist los, Monsieur Valmeras? Was haben Sie da? Lesen Sie das, Beautrelet. Die Behauptungen sind ungeheuerlich. Geben Sie her. Was steht da? Offener Brief von Monsieur Massibon, Mitglied der Akademie für Literatur und Handschrift. Lesen Sie! Lesen Sie! Sehr geehrter Herr Chefredakteur, gestatten Sie mir, zu einem Sachverhalt, der in Ihrer Zeitung in Sachen Isidore Beautrelet gegen Arsène Lupin erwähnt wurde, einen bescheidenen Beitrag zu leisten. Es geht um die Aiguille Creuse, die hohle Nadel, deren Geheimnis Monsieur Beautrelet glaubt, gelüftet zu haben. Ich erlaube mir, einen Blick in unsere Vergangenheit zu werfen. Am 17. März 1679 unter Ludwig dem 14. erschien in Paris ein kleines Buch mit folgendem Titel: Das Geheimnis der Aiguille Creuse, die ganze Wahrheit. Der König, dem das Büchlein überbracht wurde, ließ seinen Verfasser sofort ins Gefängnis werfen, fasste den Inhalt aber in einem Brief zusammen, bevor er das Buch den Flammen seines Kamins übergab. Was in dem Brief stand, wurde als Staatsgeheimnis behandelt und immer, wenn ein Herrscher starb, durch einen versiegelten Brief an den Nächsten weitergegeben. Für den König von Frankreich stand darauf, und es wurde über eine undichte Stelle bei Hofe lautbar, dass es sich um einen ungeheuren Schatz in einem Versteck handelte. 1680, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Buches, ließ Ludwig der 14. ein Schloss am Ufer der Creuse bauen, das er Aiguille taufte, um den Neugierigen, die dem Geheimnis auf die Spur kommen wollten, ein Ziel zu geben. Man glaubte, die Lösung des Rätsels zu kennen, die Aiguille Creuse, die hohle Nadel. Das war das Schloss des Königs. Und die Neugier war befriedigt. Die Rechnung ging auf. Viele sind in die Falle gegangen. Und nun, so viele Jahre später, auch Monsieur Beautrelet. Arsène Lupin ist es Kraft seines außergewöhnlichen Genies gelungen, den Brief der Könige an sich zu bringen und zu entziffern. Als letzter Erbe der Könige Frankreichs kennt Lupin das königliche Geheimnis der Aiguille Creuse. Oh. Monsieur Beautrelet, setzen Sie sich. Ich habe ihn wieder unterschätzt. Ich bin blindlings in seine Falle gelaufen. Welcher Spott! Welche Demütigung! Was macht das schon? Lupin ist stärker als Sie, aber Sie haben die Gefangenen befreit. Ihr Triumph, Monsieur Beautrelet. So wahr ich Isidore Beautrelet heiße, ich schwöre, dass ich Arsène Lupin den Krieg erkläre. Auch wenn es ein Krieg mit ungleichen Mitteln ist. Auch wenn mein Gegner offenbar unverwundbar und unangreifbar ist. Ich nehme den Kampf auf. Den Rest der Nacht wälzte sich Beautrelet schlaflos und verzweifelt auf seinem Bett herum. Beim Morgengrauen stand er auf und trat vor den Spiegel. Er wollte nicht mehr weinen. Er musste nachdenken. Nachdenken und verstehen. Ja, er hatte sich geirrt. Er hatte die Wörter richtig entziffert, aber seine Deutung des Dokuments war falsch. Also hieß es, von Neuem beginnen. Was er in den Händen gehalten hatte, war ein Stück des Briefes von Ludwig dem 14., das bewiesen das alte Pergament und der rote Siegel lag. Deshalb wollte Lupin um jeden Preis das Papier zurückhaben. Der Schatz der Könige Frankreichs. Lupin kannte das Geheimnis. Er wusste, wo der Schatz versteckt war. Und er konnte niemanden brauchen, der das Geheimnis mit ihm teilte. Wer konnte Beautrelet in dieser aussichtslosen Situation helfen? Der Schreiber des Zeitungsartikels. Wie hieß er noch? Monsieur Massibon, Mitglied der Akademie für Literatur und Handschriften. Wenn jemand mehr weiß, dann er. Verehrter Monsieur, Ihr erhellender Artikel gibt mir Anlass zu hoffen, dass Sie mehr über das Geheimnis der hohlen Nadel wissen. Wären Sie bereit, mir Ihre Kenntnisse mitzuteilen. Hochachtungsvoll, Isidor Beautrelet. Gleich am folgenden Morgen erhielt Beautrelet eine Depesche. Monsieur, ich bin auf ein Buch mit dem Titel »Das Dokument der Aiguille« gestoßen, von dem es nur noch ein Exemplar gibt, das im Besitz eines Baron de Velin sein soll. Er lebt in der Nähe von Rennes, in der Bretagne. Ich habe an den Baron geschrieben und erwarte seine Antwort. Es wäre mir ein Vergnügen, mit Ihnen über all diese Dinge zu sprechen. Wenn es Ihnen keine zu große Mühe macht, besuchen Sie mich. Quai Voltaire Nummer 17. Hochachtungsvoll, Massibon. PS, natürlich teile ich den Zeitungen diese kleine Entdeckung nicht mit. Am Nachmittag traf Beautrelet bei der angegebenen Adresse ein. Der Diener teilte ihm mit, dass Monsieur Massibon unvermutet abgereist sei, dem erwarteten Besucher aber eine Nachricht hinterlassen habe. Ich erhalte gerade eine Depesche, die hoffnungsvoll klingt. Ich werde nach Rennes fahren und dort übernachten. Nehmen Sie den Abendzug und begeben Sie sich direkt ins Schloss des Baron de Velin. Wir treffen uns dort. Massibon. Am Abend stand Beautrelet vor dem Portal des Schlosses Velin. Sein Herz klopfte, als ihm der Diener öffnete und ihn in einen Salon führte, wo bereits ein älterer Herr mit weißem Bart in gebückter Haltung am Fenster stand und wartete. Monsieur Massibon, nehme ich an. Ja, Sie vermuten richtig. Und Sie sind der junge Beautrelet, von dem alle Welt spricht. Sie besitzen den Mut, dem unerreichbaren Arsène Lupin die Stirn zu bieten. Alle Achtung, junger Mann. Haben Sie Dank für die Auskünfte, die Sie mir zukommen ließen. Ich war tatsächlich in einer Sackgasse, aber jetzt gibt es wieder Hoffnung. Was ist das für ein Buch, von dem Sie schrieben? Ein altes Buch, möglicherweise eine Abschrift des Originals, das Ludwig XIV. Verbrannte. Irgendjemand muss das Dokument kopiert haben, bevor es der König bekam. Meine langjährigen Forschungen auf dem Gebiet legen diesen Schluss nahe. Wenn das so wäre, dann hätten wir die Lösung des Rätsels? Dann wüssten wir, wo wir den Schatz suchen müssen? Oh, langsam, langsam, junger Mann. Zuerst müssen wir prüfen, ob es sich um eben dieses Buch handelt. Und dann wartet noch eine Menge Arbeit auf uns. Aber Sie sind ja ein intelligenter Bursche. Und werden mit Ihrer Kombinationsgabe das Rätsel entschlüsseln. Und was hat der Baron de Velin damit zu tun? Wer ist er überhaupt? Er ist seit langer Zeit Witwer und lebt zurückgezogen im Schloss. Seine Tochter steht ihm zur Seite. Sie hat erst kürzlich ihren Mann und den ältesten Sohn durch einen Unfall verloren. Ein tragisches Schicksal. Ah, da kommt er ja. Meine Herren! Ich freue mich sehr, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Es ist einsam hier im Schloss. Meine Tochter und mein Enkel sind die einzigen Menschen, die ich zu sehen bekomme. Dabei wünscht sich doch jeder hin und wieder Gesellschaft. Wir sind wegen eines bestimmten Buches gekommen. Ich weiß. Sie haben mir ja deswegen geschrieben. Von einer hohlen Nadel ist die Rede, nicht wahr? Ich soll das Buch von meinen Vorfahren geerbt haben. Ja, um dieses Buch geht es. Ich muss Ihnen gestehen, dass meine Vorfahren mich nicht sehr interessieren. Man hatte früher eigenartige Gedanken. Ich lebe im Heute. Ich habe mit der Vergangenheit gebrochen. Pardon, Monsieur. Das Buch. Meine Tochter hat es gesucht. Und? Sie hat es gefunden. Wo ist es? Es liegt dort. Auf dem Tisch, das kleine Buch mit dem roten Safian-Einband. Da ist es. Wir haben es. Wir haben es. Sind Sie sicher? Sehen Sie nach dem Titel. Das Geheimnis der hohlen Nadel. Endlich. Und hier ist die Stelle mit den Ziffern und Punkten. Der chiffrierte Ort. Der Text ist mit dem identisch, den ich auf dem alten Brief gesehen habe. Aber es gibt noch mehr Ziffern und Punkte. Zeig sie her. Aber vorsichtig. Das Papier ist empfindlich. Da steht noch etwas zu dem Rätsel. Selbst wenn man die Ziffern durch Vokale ersetzt, bringt das Ergebnis keine Klarheit. Man könnte meinen, um dieses Rätsel lösen zu können, müsse man den Ort kennen. Das Ergebnis ist höchstens ein Faden für denjenigen, der weiß, wo das Labyrinth liegt. Nehmen Sie den Faden auf und ich werde Sie führen. Wo die hohle Nadel ist, kann man aus den ersten drei Zeilen erfahren. Die erste Was ist los? Es geht nicht weiter. Verdammt! Zwei Seiten fehlen! Sie sind herausgerissen. Die entscheidenden Seiten sind nicht mehr da. Tatsächlich. Randfetzen von zwei Seiten. Die Spuren sind noch ganz frisch. Das Papier ist nicht geschnitten, sondern herausgerissen. Und alle folgenden Seiten sind zerknittert. Aber wer? Wer? Ein Komplize von Lupin? Herr Baron, können Sie etwas dazu sagen? Verdächtigen Sie jemanden? Wir können meine Tochter fragen. Ich hole sie. Madame, verzeihen Sie, wenn wir Sie stören. Sie haben dieses Buch in der Bibliothek gefunden, nicht wahr? Ja. Und Sie haben es gelesen? Ja, gestern Abend. Als Sie es gelesen haben, fehlten da diese beiden Seiten schon? Aber nein, keineswegs, es fehlte überhaupt keine Seite. Und doch sind Sie herausgerissen. Das Buch war die ganze Nacht in meinem Zimmer und heute Morgen habe ich es selbst heruntergebracht. Und? Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Was, Madame? Mein Sohn Georges, heute Morgen, er hat mit dem Buch gespielt. Aber Sie haben das Buch doch gelesen. Erinnern Sie sich noch, was auf den zwei Seiten steht? Ja. Können Sie es uns sagen? Ja, natürlich. Diese beiden Seiten beschreiben, wie man den Schatz der Könige findet. Madame, bitte, sprechen Sie. Das ist ganz einfach. Die hohle Nadel... Kind, ein Brief für dich ist abgegeben worden. Wohl wichtig. Mein Gott. Nein. Was ist das für eine Nachricht? Schweigen Sie, sonst wacht Ihr Sohn nicht mehr auf. Eine Drohung. Mein Sohn. Mein Sohn. Georges. Madame, kommen Sie zu sich. Es ist bestimmt ein böser Scherz. Sprechen Sie, sagen Sie uns, was auf den zwei Seiten stand. Madame! Madame! Georges liegt in einem Sessel auf der Terrasse. Er schläft ganz tief. Und wacht nicht auf. Ich muss sofort zu ihm. Mein armer Kleiner. Monsieur Massiban. Sie bewegen sich wie... Das ist nicht Massiban. Das ist Arsène Lupin. Lupin? Jetzt muss ich dir schon wieder wehtun, mein kleiner Isidore. Du hast lange gebraucht, um mich zu erkennen. Das spricht für mich. Ich habe ihn gut nachgemacht, den alten Massiban, nicht wahr? Und die Maskerade, die hat dich überzeugt. Eine Perücke, ein Bart, eine gebückte Haltung und schon ist man ein Greis. Lassen Sie sich nicht beeindrucken von diesem kleinen Revolver, meine Herrschaften. Er dient nur meinem Rückzug. Oh mein Gott. Georges, was ist mit dir? Oh, verzeihen Sie, Madame de Vimont. Ich musste Ihrem Sohn eine Spritze geben. In spätestens einer Stunde erwacht er wieder. Es soll nur eine Warnung sein. Ich brauche Ihr Schweigen. Madame, und jetzt kann ich sicher sein, dass Sie sich daran halten werden. Adieu, meine Herrschaften. Beautrelet blieb ein paar Minuten am Boden liegen, dann erhob er sich. Er war unverletzt. Als sein Blick auf Madame de Villemont fiel, begriff er, dass das Geheimnis der hohlen Nadel in ihr so tief vergraben war wie im Dunkel der Vergangenheit. Sie würde niemals mehr darüber sprechen. Er gab auf und ging fort. Es war 11 Uhr. Kurz vor Mitternacht gab es einen Zug nach Paris. Durch den Park gelangte er auf den Weg, der zum Bahnhof führte. Na, was hältst du von meinem Auftritt? War amüsant, nicht wahr? Oder hast du dich nicht amüsiert? Du fragst dich sicher, ob ein Monsieur Massiban überhaupt existiert. Aber ja, es gibt ihn. Und wenn du ganz brav bist, dann zeige ich ihn dir. Ich lade dich ein, mit mir nach Paris zurückzufahren. Mein Wagen muss gleich hier sein. Das ist wirklich... Das ist zu komisch. Ihr greisenhaftes Aussehen und Ihre geschmeidigen Bewegungen, Das ist wirklich... Das ist so witzig. Oh, er lacht. Oh, er lacht. Und du lachst du nicht, Clara. Du bist viel zu ernst für dein Alter. Du besitzt einen kindlichen Charme, aber glaub mir, dir fehlt das Lachen. Wie haben sie? Ich erfahren habe, dass du dich mit Massiban verabredet hattest? Oh, du unterschätzt mich immer noch. Massiban steht schon lange unter meiner Beobachtung. Du hast meinen Rat ausgeschlagen und mich nicht in Ruhe gelassen. Siehst du jetzt endlich, dass du gegen mich nichts machen kannst? Warum willst du deine Kräfte vergeuden und deine Zeit verschwenden? Aber du gehörst zu denen, die nie aufgeben. Und ich weiß nicht, was mich zurückhält. Ich könnte dich für Monate, für Jahre außer Gefecht setzen. Aber was willst du? Jeder hat seine Schwächen. Und ich habe eine für dich. Außerdem... Bis du das Rätsel entziffert hast, wird noch viel Wasser die Seine hinabfließen. Ich, Lupin, habe 10 Tage gebraucht und du wirst 10 Jahre brauchen. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Mein Mann, komm, steig ab. Das ist doch... Ja, das ist Massiban. Er sieht genauso aus wie ich, nicht wahr? Keine Sorge, der schläft nur. Ich habe ihm ein Schlafmittel gegeben. Morgen wird pünktlich zur Versammlung der ehrwürdigen Akademie ein Monsieur Massiban erscheinen, der seine Forschung über die Inschriften von Pfahlbauten unterbreitet. Ein Spaß, den ich mir erlaube. Einmal im Leben Mitglied der Akademie. Das Leben ist eine köstliche Sache. Man muss das nur zu nehmen wissen. Du bist sprachlos? Wenn Madame de Villemont geredet hätte... Dann würdest du jetzt das Geheimnis kennen. Ich gebe zu, das war eine Schwachstelle. Ich hatte eine Gänsehaut, als du sie ausfragtest. Die 2 Seiten im Buch konnte ich gerade noch rechtzeitig rausreißen. Aber Madame de Villemont, würde sie sprechen? Würde sie nicht sprechen? Würde die Nachricht mit der Drohung rechtzeitig eintreffen? Würdest du mich erkennen? Oh, all diese Momente der Unsicherheit. Welche Lust, welches Vergnügen. Das ist es, kleiner Isidor. Die Gefahr muss dir Spaß machen. Die Gänsehaut muss dir Wollust verursachen. Dann beherrschst du dein Metier. Aber nun lass uns ein wenig schlafen. Es ist spät geworden. Lange betrachtete Beautrelet den schlafenden Lupin mit glühender Neugier und dem Wunsch, dessen Maske zu durchdringen. Das Auto stürzte durch die Nacht. Und schließlich schlief auch Beautrelet ein, erschöpft von den Aufregungen des Tages. Als er aufwachte, war es hell und Lupin las in einem Buch. Es waren Briefe von Seneca. Massiban lag in seiner Ecke und schlief. Ich, Lupin, habe 10 Tage gebraucht. Du wirst 10 Jahre brauchen. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Dieser Satz ging Isidor Beautrelet nicht aus dem Kopf. Er kehrte nicht mehr ans Gymnasium zurück. In ein paar Tagen würden die Sommerferien beginnen. Er mietete sich ein Zimmer in einem kleinen Hotel in Paris und saß Tag für Tag in der Bibliothek. Das Buch und der Brief sind die Grundlagen. Aber das reicht nicht zur Entschlüsselung des Rätsels. Was stand in dem Buch? Das Ergebnis ist höchstens ein Faden für denjenigen, der weiß, wo das Labyrinth liegt. Vor diesem Problem stand Lupin auch. Die Chancen sind also gleich. Er hat 10 Tage gebraucht. Wir werden sehen, wie lange ich brauche. Beautrelet fing noch einmal ganz von vorne an. Die Lektüre der Geschichte Frankreichs, der Geschichte der Könige, hielt ihn in Bann. Er versuchte, alles zu vergessen, was er vorher gedacht hatte. 10 Tage vergingen. Der 11. und 12. Tag. Am 13. kam ihm eine Idee. Gibt es irgendeine Verbindung zwischen den historischen Ereignissen, die im Zusammenhang mit dem Geheimnis der hohlen Nadel erwähnt werden? Ja! Ohne Ausnahme beziehen sich alle auf das Gebiet der heutigen Normandie. Alle Helden sind entweder Normannen oder schlugen ihre Schlachten in der Normandie. Heinrich IV. Belagerte Rouen, und gewann die Schlacht von Dieppe. Franz I. gründete Le Havre. Rouen, Dieppe, Le Havre. Die drei Winkel eines Dreiecks. Und in der Mitte die Landschaft Caux. Einmal auf dieser Spur ging Beautrelet ein weiteres Licht auf. Dieses Gebiet mit den Steilhängen des Seineufers und den Kalkfelsen der Kanalküste war fast immer das Betätigungsfeld Lupins. Seine Einbrüche, der Raub der Kunstschätze, das Plündern der Abteien, all das geschah in dieser Gegend. Irgendwo musste er einen zentralen Schlupfwinkel haben. Und über die Seine wurden die gestohlenen Gegenstände nach Le Havre gebracht, um sie dort nach Amerika zu verschiffen. Es passt alles zusammen. Dieses Mal bin ich auf der richtigen Spur. Ohne zu zögern nahm Beautrelet den nächsten Zug nach Rouen. Am folgenden Morgen zog er, gekleidet wie ein Handwerksbursche, zu Fuß weiter. Seine Habseligkeiten in einen Beutel geschnürt, der an einem Stock auf seinem Rücken hing. Er folgte dem Lauf der Seine und stellte sich vor, wie die Kähne Lupins im regelmäßigen Pendelverkehr die gestohlenen Kunstschätze in den Hafen von Le Havre brachten. Als er schon den Leuchtturm der Hafenstadt sah, überkam ihn wie ein Blitz eine Erleuchtung. Lupin bedient sich desselben Weges wie die Könige, als sie ihre Schätze in Sicherheit brachten. Die hohle Nadel ist mit den entscheidenden Ereignissen der Geschichte Frankreichs verknüpft. Sie muss in der Nähe sein. Beautrelet übernachtete in einer Herberge an der Flussmündung. Beim Frühstück saß ihm ein rotgesichtiger, normannischer Pferdehändler gegenüber, mit der Peitsche in der Hand und in einen langen Kittel gekleidet, einer dieser rohen Kerle, wie man sie auf den Märkten der Gegend findet. Nach einer Weile schien es Beautrelet, als beobachte ihn der Mann mit einer gewissen Aufmerksamkeit. Ich muss mich irren. Ich habe diesen Pferdehändler noch nie gesehen. Herr Wirt, ich möchte zahlen. Guten Tag, Monsieur Beautrelet. Das bin ich, aber wer sind Sie? Und woher kennen Sie mich? Ich habe Ihr Bild in der Zeitung gesehen. Ich nehme an, Sie hatten einen guten Grund, sich ein wenig zu verkleiden. Auch ich habe mich den Sitten hier auf dem Land ein wenig angepasst. Sie erkennen mich nicht? Nein, ich habe Sie noch nie gesehen. Mein Bild wurde auch in die Zeitung veröffentlicht. Sie sind Herlock Sholmes? Ja, mein junger Freund. Ich darf Sie doch so nennen. Meine Hochachtung vor Ihre Erfolge. Sie haben mehr erreicht als Oberinspektor Ganimard und ich zusammen. Dann nehme ich an, dass Ihre Anwesenheit hier mit ihm zusammenhängt. Ja. Sie glauben, dass wir Chancen haben? Ich bin sicher. Haben Sie Beweise? Irgendwelche Hinweise? Keine Angst, ich komme Ihnen nicht in die Quere. Sie ziehen Ihre Schlüsse aus Büchern und Dokumenten. Das bedeutet mir nichts. Wie gehen Sie vor? Ich nehme einen anderen Weg. Wäre es indiskret zu fragen? Keineswegs. Ich habe die Spur von Lupins alter Amme wiedergefunden. Er hängt mit großer Liebe an ihr. Er holt sie immer wieder zu sich. Jetzt lebt sie auf einem Bauernhof an der Straße von Le Havre nach Dieppe. Das ist mit Sicherheit kein Zufall. Sie wird mich zu Lupin führen. Das kann lange dauern. Das macht nichts. Ich habe meine anderen Fälle aufgegeben. Nur dieser zählt noch für mich. Der Kampf zwischen Lupin und mir ist ein Kampf auf Leben und Tod. Einmal muss ich gegen ihn gewinnen. Sie wollen ihn... Gehen Sie. Man schaut schon zu uns her. Aber denken Sie an meine Worte. Wenn Lupin und ich uns gegenüberstehen, wird es tragisch enden. Leben Sie wohl, Beautrelet. Auf Wiedersehen, Sholmes. Er wird mir nicht zuvorkommen, denn ich werde schneller sein. Von seiner Schnelligkeit war Beautrelet nicht ganz überzeugt. Aber er hatte sich vorgenommen, das Rätsel zu lösen, selbst wenn es 10 Jahre dauern sollte. Zu Fuß ging er die Küstenstraße weiter in Richtung Dieppe. Von den Kalkfelsen aus blickte er auf den Ärmelkanal. Immer wieder hielt er inne, setzte sich an den Straßenrand und grübelte über dem Papier, auf das er aus dem Gedächtnis die Zahlen und Punkte aus dem Buch im Schloss aufgeschrieben hatte. Er hatte sie nur kurz im Blick gehabt und war nicht mehr sicher, ob er sich richtig erinnerte. Die Zahlen hatte er durch Vokale ersetzt, aber es fehlten die Konsonanten. Und zwei große Buchstaben glaubte er gesehen zu haben. C und D. E. Punkt. Punkt. E. Punkt. A. Punkt. Ich weiß nicht, was es bedeutet. C und D. Trotzdem zog Beautrelet fröhlich weiter. Ein wenig erschöpft, aber glücklich. So glücklich, dass er bisweilen Lupin, Sholmes und das Geheimnis der hohlen Nadel vergaß und nur noch Himmel, Meer und Wind wahrnahm. Er wanderte den ganzen Tag weiter und kam bis in die Gegend von Etretat. Als er beim Kap von Antifer angelangt war, kletterte er einen Abhang hinunter, der zu einem Kiesstrand führte. An dessen Ende befand sich eine Grotte, in der er gerade aufrecht stehen konnte. Ein viereckiges Loch oben im Stein öffnete sich wie eine Dachluke zum Festland hin. Beautrelet warf seinen Bündel hin und setzte sich. Der Tag war lang und ermüdend gewesen. Er nickte einen Moment ein. Ein frischer Wind, der durch die Grotte fuhr, weckte ihn. Ich träume. Das ist eine Halluzination. Beautrelet träumte nicht. Durch das Loch im Felsen fiel ein Lichtstrahl, wie ein magischer Goldregen in die Grotte und beleuchtete zwei riesige Buchstaben, die als Relief in den Boden der Grotte gemeißelt waren. Durch jahrhundertelange Abnutzung waren die Konturen der Buchstaben abgeschliffen, aber sie waren noch deutlich zu erkennen. C und D. Die beiden Buchstaben aus dem Buch, ganz sicher, das sind sie. Die einzigen Buchstaben unter Ziffern und Punkten. Seine Hände verkrampften sich, Schweißtropfen bildeten sich auf seiner Stirn und rannen die Schläfen hinab. Er flog fast den Weg zurück, die Böschung hinauf und rannte auf den Schäfer zu, der seine Herde auf dem Plateau weidete. Hey, Sie, entschuldigen Sie, jene Grotte dort hinten, jene Grotte, hat sie einen Namen? Und er erfuhr von dem Schäfer, dass alle Leute in Etretat sie Chambre des Demoiselles nannten. Das ist es. Das passt. Das sind die Wörter aus dem Rätsel. Chambre des Demoiselles und Etretat. Und dann nannte der Schäfer den Namen des vorgelagerten Felsens, der gegenüber der Grotte aus dem Meer ragte. Aiguille Creuse, die hohle Nadel. Isidore Beautrelet hielt den Atem an. Oh mein Gott. Ich bin am Ziel. Ich habe die Lösung des Rätsels gefunden. Die Aiguille Creuse in Etretat. Ich muss mich verstecken. Was ist, wenn Lupin mich beobachtet oder mich beschatten lässt von seinen Komplizen? Er darf nicht wissen, dass ich sein Geheimnis entdeckt habe. Beautrelet wusste, dass er für Lupin umso gefährlicher war, je mehr er in die Nähe des Schatzes kam. Er versteckte sich im Gebüsch auf dem Plateau, bis die Sonne unterging. Dann kroch er auf dem Bauch bis zur äußersten Spitze der Klippe und schaute den steilen Abhang hinunter. Ihm gegenüber erhob sich mitten im Meer der riesige, über 70 Meter hohe Kalkfelsen, der sich zum Gipfel hin zuspitzte wie das gigantische Horn eines Seeungeheuers. In dem grauen, schmutzigen Weiß des Monolithen zeichneten sich waagerechte Falten ab, an denen man das Schichtwerk der Jahrhunderte erkannte. Mächtig und gewaltig trotzte das Ungetüm Wellen und Sturm. Der Horizont färbte sich purpurrot. Die Wolken verwandelten sich in feurige Landschaften, goldene Wälder, glühende Seen. Das Blau des Himmels wurde dunkler. In schüchternem Glanz erschienen am Himmel die ersten Sterne. Beautrelet schloss die Augen und presste die Stirn auf den Boden. Eine übermächtige Erregung zog sein Herz zusammen. Da! Aus der Spitze der hohlen Nadel steigt eine kleine Rauchwolke. Er ist da. Musik. Nach Lupin besaß jetzt auch Beautrelet den Schlüssel zu dem großen Rätsel, das durch die Jahrhunderte geisterte. Schon in der Antike diente die hohle Nadel als Schlupfwinkel auf der Flucht vor Feinden, als strategischer Stützpunkt für die Eroberung ferner Länder. Weil Cäsar dieses Geheimnis kannte, konnte er Gallien erobern. Die Könige von England beherrschten Frankreich so lange, wie sie das Geheimnis bewahrten. Sein Verlust war ihr Niedergang. Der Ruhm der Könige Frankreich setzte ein, als sie sich des natürlichen Verstecks bemächtigten. Es war ein unsichtbares Königreich im Schoß des Meeres, eine unbekannte Festung, ein uneinnehmbares Asyl. Die Schätze der Könige, das Gold Frankreichs, alles, was man dem Volk abgepresst, dem Klerus entrissen hat, die Beute der Schlachtfelder Europas, der ganze Reichtum wird in dieser Höhle aufbewahrt. Isidore Beautrelet stieg nach Etretat hinunter, suchte sich ein Zimmer in einem bescheidenen Hotel, aß und trank und gab sich seinen Überlegungen hin. Der Felsen ist also hohl. Aber wie kommt man hinein? Möglicherweise gibt es vom Meer aus einen Zugang für Boote, eine Öffnung, die bei Ebbe zu erreichen ist. Und vom Land aus? Durch einen unterirdischen Gang, der in der Grotte der Demoiselle beginnt und unter dem Meer hindurchführt. Gekleidet wie ein Fischerjunge mit kurzer Hose und Pullover, suchte Beautrelet 2 Tage lang in der Grotte nach Hinweisen auf einen Eingang. Am 3. Tag stützte er sich müde und resigniert auf einen Backstein. Und seine Finger ertasteten eine Gravur, ein Kreuz. Wieder einmal war ihm der Zufall zu Hilfe gekommen. Er rüttelte an dem Stein und fühlte, wie er nachgab. Rechts davon, in einer Breite von 1 Meter, drehte sich das Mauerstück um seine eigene Achse und gab die Öffnung zu einem unterirdischen Gang frei. Kelten, Gallier, Römer, Normannen, Engländer, Franzosen, Barone, Herzöge, Könige. Sie alle haben diesen Gang betreten. Und Arsène Lupin und ich, Isidore Beautrelet. Das ist zu viel für mich. Wenn Beautrelet auch manchmal seine Kräfte überschätzte, hier war ihm die Größe der Aufgabe bewusst und die Gefahr, allein daran zu scheitern. Am Abend schrieb er einen Brief an Oberinspektor Ganimard. Monsieur, meine Nachforschungen wurden mit Erfolg gekrönt. Ich habe das Rätsel der hohlen Nadel gelöst und weiß, wo sich der Schatz der Könige befindet. Sie kennen den Kalkfelsen im Meer an der Küste. Kalkfelsen im Meer an der Küste vor Etretat? Ein unterirdischer Gang führt von einer Grotte dorthin. Um das Werk zu vollenden, brauche ich Ihre Hilfe und erwarte Sie im Hotel Mouette in Etretat. Isidore Beautrelet. 2 Tage später stand Ganimard vor seiner Tür. Endlich! Kommen Sie herein. Sie sind ein schlauer Bursche. Der Zufall ist mir zu Hilfe gekommen. Sie glauben, wir kriegen ihn dieses Mal? Wir kennen seinen Schlupfwinkel. Ob wir ihn kriegen, haben Sie nicht schon 20 Mal gedacht, Sie hätten ihn? Dieses Mal besteht eine gewisse Chance. Wenn es aus der hohlen Nadel nur einen Fluchtweg gibt. Ich habe alle meine Männer dabei. Aber vorher muss ich etwas mit Ihnen besprechen. Was denn? Ich habe Befehl, Sie in Bezug auf diese Angelegenheit um absolute Diskretion zu bitten. Befehl? Von wem? Vom Polizeipräfekten? Von weiter oben. Vom Ministerpräsidenten? Noch weiter oben. Teufel auch. Beautrelet, ich komme aus dem Élysée-Palast. Man betrachtet diese Sache als schwerwiegendes Staatsgeheimnis. Es gibt Gründe, diesen Stützpunkt geheim zu halten. Hauptsächlich strategische Gründe. Früher kannte ihn ein einziger Mensch, der König. Jetzt kennen ihn schon eine ganze Anzahl von Leuten, ganz zu schweigen von Lupin und seiner Bande. Aber es wird doch Aufsehen geben, wenn Sie Lupin in der hohlen Nadel angreifen. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber die Leute sollen im Unklaren gehalten werden. Der Name Arsène Lupin darf niemals fallen. Und Sie sind für die Zeitung auch nicht Isidore Beautrelet, sondern ein Junge aus Etretat, der Männer überrascht hat, die aus einem unterirdischen Gang herauskamen. Sie vermuten, dass der Gang direkt in die hohle Nadel führt? Ja, das vermute ich. Sie werden mich und die Hälfte meiner Männer anführen. Wenn Lupin nicht in der Aiguille ist, stellen wir ihm eine Falle, in die er früher oder später tappen muss. Aber wenn er da ist, wird er vielleicht über die Seite, die aufs Meer hinausgeht, fliehen. In diesem Fall wird er sofort von meinen Männern festgenommen, die in gut einem Dutzend Fischerbooten auf ihn warten. Deshalb werde ich unsere Operation beginnen, wenn die Flut am höchsten steht. Und in Le Havre liegt ein Torpedoboot, das uns zu Hilfe kommen wird. Ich sehe, Monsieur Ganimard, Sie haben an alles gedacht. Wann greifen wir an? Morgen. Bei Flut. Am helllichten Tag. Um 10 Uhr. Wunderbar. So fröhlich, wie er tat, war Beautrelet nicht. Die direkte Konfrontation mit Lupin flößte ihm Angst ein. In der Nacht wälzte er sich schlaflos hin und her. Am nächsten Morgen war er zur verabredeten Stunde am Weg zur Grotte. Was hast du denn, Beautrelet? Du siehst ja ganz grün aus. Und Sie, Monsieur Ganimard? Man könnte meinen, Ihr letztes Stündlein hat geschlagen. Jedes Mal, wenn ich ihn schnappen will, schlägt es mir auf den Magen. Willst du einen Schluck Rum? Nein, danke. Dann also los. Gehen Sie voran. Hier ist der Stein. Er dreht sich, sehen Sie? Durch diese Öffnung steigen wir hinunter. Eine Höhle. Kommen Sie, da führt eine Treppe hinunter. Wir sind mitten im Kalksteinmassiv. Von dieser Rampe aus geht es immer noch weiter runter. Es wird dunkel. Wir haben den Wasserspiegel erreicht. Nehmen Sie die Lampe. 356, 357, 358. Das habe ich mir fast gedacht. Der Weg ist versperrt. Eine Eisentür. Unglaublich. Wir gehen unter dem Meer durch. Leuchten Sie. Da hinten ist noch eine Grotte. Und dort führt eine Treppe nach oben. Jetzt wird's ernst. Es beginnt der schwierigste Teil der Unternehmung. Der Aufstieg in die hohle Nadel. Und hier ist noch eine Treppe auf der linken Seite. Und hier noch eine dritte. Verflixt. Trennen wir uns. Nein, das würde uns schwächen. Es ist besser, einer von uns geht als Kundschafter voraus. Wenn Sie wollen, gehe ich. Gut, meinetwegen. Ich bleibe mit meinen Männern hier, dann ist nichts zu befürchten. Es gibt bestimmt nur diese eine Verbindung zum Festland. Und Vorsicht, Beautrelet. Bei der kleinsten Gefahr kehren Sie um. Ja, gewiss. Beautrelet nahm die mittlere Treppe. Die Dunkelheit verschluckte ihn. Die 30. Stufe endete vor einer Holztür. Sie war nicht verschlossen. Dahinter tat sich ein hell erleuchteter, weiträumiger Saal auf. Kisten lagen durcheinander, Sessel, Truhen, Tische, Dinge, wie man sie bei einem Antiquitätenhändler findet. Gegenüber führte eine weitere Treppe in die Höhe. Wieder 30 Stufen. Wieder ein Saal, diesmal ein kleinerer. Und noch einmal das Gleiche. Eine Treppe, ein noch kleinerer Saal. Wie im Labyrinth. Noch eine Etage. Weiter gehe ich nicht. Der vierte Saal war anders. An den Wänden hingen Wandteppiche. Der Boden war mit Teppichen bedeckt. Die in den Fels geschlagenen Öffnungen waren verglast. In der Mitte des Zimmers stand ein reich gedeckter Tisch mit einem spitzen Tischtuch. Darauf Schalen mit Obst und Platten mit Kuchen, Champagner in Flaschen und Blumen. Überall Blumen. Auf dem Tisch lagen drei Gedecke und neben den blütenweißen Servietten Kärtchen mit den Namen der Gäste. Arsène Lupin? Madame Arsène Lupin? Isidore Beautrelet. Guten Tag, mein lieber Beautrelet. Sie haben sich ein wenig verspätet. Das Essen war auf 12 Uhr festgesetzt. Das macht nichts. Ich verzeihe Ihnen. Ach, was ist denn? Sie erkennen mich nicht wieder. Habe ich mich so verändert? Sie? Monsieur Valmeras. Sie sind... Warum nicht? Dachten Sie, Sie würden mich erkennen, weil Sie mich einmal als Geistlichen und einmal in Gestalt von Monsieur Massibon gesehen haben? Oh, Sie unterschätzen mich ein weiteres Mal. Ich bin Bauer oder Graf, Priester oder Fischer, was Sie wollen. Eine Maskerade, ein falscher Bart und ich bin ein anderer. Das war doch ein amüsantes Abenteuer damals im Schloss, als wir Ihren Vater befreiten, nicht wahr? Nun, Beautrelet, bin ich Lupin oder Valmeras? Oder beide? Suchen Sie sich etwas aus. Wenn Sie Valmeras sind, dann ist Madame Arsène Lupin... Ganz recht. Mademoiselle Raymond de Severon, jetzt Madame Arsène Lupin. Oder wenn Sie das vorziehen, Madame Louis Valmeras, meine angetraute Gattin. Dank Ihrer Bemühungen, lieber Beautrelet. Madame, es ist angerichtet. Guten Tag, Monsieur Beautrelet. Mademoiselle Raymond, Entschuldigung, Madame Lupin. Ich werde mich erst daran gewöhnen müssen. Oh, ich habe mich auch daran gewöhnen müssen. Mein Küchenchef hat Urlaub, verzeihen Sie, Beautrelet. Wir sind gezwungen, kalt zu essen. Nehmen Sie, Beautrelet. Das Hähnchen ist köstlich. Natürlich haben Raymond und ich uns vom ersten Augenblick an geliebt. Ihre Entführung, ihre Gefangenschaft, alles gespielt. Wir konnten unsere Verbindung jedoch nicht legalisieren, nicht solange ich Lupin war. Aber als Louis Valmeras stand eine Heirat mit ihr nichts mehr im Wege. Und da sie nicht nachgaben und unbedingt ihren Vater befreien wollten, nutzte ich die Gelegenheit, Raymond gleich mitzubefreien. Und als mein Retter hatte er umso mehr Recht, um meine Hand zu bitten. So dass ihre Halsstarrigkeit, Beautrelet, zu meinem Glück wurde. Und meine einfältige Dummheit. Och, machen Sie sich keine Vorwürfe. Wer wäre nicht darauf reingefallen? So dass es Ihnen mit meiner Hilfe gelungen ist... Geben Sie zu. Ich habe mir alle Mühe gegeben. Die Blumensträuße, der angebliche Liebesbrief... Raymond hat Lupins Werben abgelehnt und den Antrag Valmeras angenommen. So sieht es die Öffentlichkeit. Und? Was sagen Sie zu meiner kleinen Behausung, Beautrelet? Hübsch, nicht wahr? Vielleicht nicht das Allerneueste an Bequemlichkeit, aber sehen Sie sich mal die Liste der Eigentümer an, die ihre Visitenkarten an den Wänden hinterlassen haben. Cäsar, Karl der Große, Wilhelm der Eroberer, Richard von England, Franz der Erste, Heinrich der Vierte, Ludwig der Vierzehnte, Arsène Lupin. Und wer wird der Nächste sein? Die Liste ist geschlossen. Von Cäsar zu Lupin. Ich finde, das genügt. Eines Tages wird das hier ein Ausflugsziel werden. Ohne mich hätte die Menschheit nie davon erfahren. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich zum ersten Mal den Fuß auf diesen Boden setzte. Das verlorene Geheimnis wiedergefunden zu haben. Erbe der Könige Frankreichs zu sein. Geräusche. Da sind Geräusche unter uns. Ich höre etwas. Es ist nur das Plätschern des Wassers. Nein, nein, das Plätschern des Wassers kenne ich. Es ist etwas anderes. Was könnte das sein, Liebste? Wir erwarten doch keine weiteren Gäste. Ich habe nur Beautrelet zum Essen eingeladen. Der Riegel ist vorgeschoben, niemand kann herein. Raymond, warum zitterst du? Die Ergie war ziemlich verfallen, als ich sie entdeckte. Der Tunnel drohte einzufallen, die Treppen waren morsch. Wasser lief hinein. Ich musste sie abstützen und befestigen. War sie leer? Fast leer. Sie diente als Zufluchtsort. Aber ihre wirkliche Bestimmung war nichts anderes, als der Geldschrank der Könige Frankreichs zu sein. Was für ein Lärm. Gehen wir hinauf. Ich zeige Ihnen die anderen Räume, Beautrelet. Komm, Clermont. Meine Gemäldegalerie. Hier, die Sixtinische Madonna von Raphael. Die Salome von Tizian. Die Jungfrau mit den Engeln von Botticelli. Dann hier Tintoretto, Rembrandt, Velázquez. Schöne Kopien. Kopien? Was denken Sie? Die Kopien sind in Madrid, mein Lieber, in Florenz, Venedig oder Amsterdam. Sie wollen sagen... Natürlich, das sind die Originale, die ich in allen Museen Europas durch ausgezeichnete Kopien ersetzt habe. Aber eines Tages... Ja, eines Tages wird man den Betrug entdecken, na und? Alles in allem habe ich nur das getan, was Napoleon in Italien tat. Sehen Sie, hier sind die vier Rubens des Grafen de Gèvre. Das ist ja nicht zum Aushalten. Gehen wir eine Etage höher. Arsène, Liebste, lassen Sie uns von hier verschwinden. Die Polizisten... Keine Angst, Raymond. Wir kommen rechtzeitig weg. Unser Gast soll erst alles sehen. Hier, der Saal der Wandteppiche. Und sehen Sie, Messgewänder, Uhren und meine Büchersammlung. Kommen Sie, weiter. Noch eine Etage. Meine Schatzkammer. Das Wunder der Wunder. Knie nieder, Beautrelet. Du stehst vor einem Meisterwerk. Die Mona Lisa von Leonardo. Die göttliche. Beautrelet, wo sind Sie? Und der Schatz? Das interessiert dich am meisten, Kleiner. All diese Meisterwerke der Kunst befriedigen deine Neugier nicht so wie der Schatz. Also gut. Du sollst ihn sehen. Unter den Fußbodenbrettern ein Fass, siehst du? Und hier, noch eins. Und noch eins und noch zwei. Sie sind leer. Ja, sie sind leer. Was für eine Enttäuschung, nicht? Unter Heinrich IV. Waren sie noch voll, aber denk an Ludwig XIV., an den Wahnsinn von Versailles, an die Kriege, an die Verschwendung. Nichts mehr da. Ja, fast nichts. Etwas noch. Im sechsten Fass. Die letzte Reserve. So etwas wie ein Notgroschen. Ciao, Beautrelet. Oh. Mein Gott. Da staunst du was. Was für ein Funkeln und Leuchten. Das Blau der Saphire, das Feuer der Rubine, das Grün der Smaragde, die Sonne der Topase. Die Könige haben alle Goldstücke und Taler und Dukaten verprasst, aber die Kassette mit den Edelsteinen haben sie nicht angerührt. Sieh dir die Fassung an. Die Mitgift der Königinnen, jede brachte ihren Anteil. Margarete von Schottland, Charlotte von Savoyen, Maria von England, Katharina von Medici, Marie Antoinette. Die Perlen, die Diamanten. Es gibt nicht einen, der einer Kaiserin nicht würdig wäre. Aber was haben Sie davon? Gar nichts. Beautrelet, du wirst der Menschheit sagen, dass Lupin nicht einen einzigen Stein aus der königlichen Kassette genommen hat. Nicht einen einzigen. Das schwöre ich auf meine Ehre. Ich habe nicht das Recht. Es ist das Vermögen Frankreichs. Wir müssen weg. Wir wollen die Kassette offen lassen. Auch die Fässer, all diese kleinen leeren Gräber. Sie sollen sie gleich finden. Ja, Beautrelet, es ist zu Ende. Ich werde all dies verlassen, diese Dinge, die ich liebe. Meine schönsten Stunden habe ich hier verbracht, in der Aiguille, mit dem unendlichen Meer unter mir, dem Himmel über mir. Von der Aiguille aus beherrschte ich das Universum. Siehst du die zwei Telefonapparate? Rechts die Verbindung mit Paris, links die mit London. Über London erreiche ich Amerika, Asien, Australien. Überall habe ich Handelsniederlassungen, Agenten, Geschäftsfreunde. Ich beherrsche den Kunstmarkt der Welt. Es gab Augenblicke, da war ich trunken vor Macht. Oh Gott, Sie sind da! Lupin, wo bist du? Raymond hat mich bekehrt. Beautrelet, Nur noch sie zählt in meinem Leben. Hörst du mich? Ihre blonden Haare, ihre traurigen Augen, ihre schöne Seele. Ich selbst zerstöre das gewaltige Gebäude der Macht, das ich errichtet habe. Verstehst du, Beautrelet, warum ich dir freie Bahn gelassen habe? Ich hätte dich vom ersten Moment an ausschalten können. Verstehst du jetzt, warum es dir gelungen ist, bis hierher zu gelangen? Die Aiguille ist meine Vergangenheit. Raymond ist meine Zukunft. Eine Zukunft voll Glück und Frieden. Lupin, du hast keine Chance mehr. Sei doch still, Ganimard. Gib mir noch einen Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich werde ehrlich, Beautrelet. Ich werde ein Leben führen wie alle anderen auch. Keine Diebstähle mehr. Der Meisterdieb setzt sich zur Ruhe. Ich schreibe es mit roter Kreide an die Wand. Arsène Lupin vermacht Frankreich die Schätze der Aiguille Creuse. Unter der einzigen Bedingung, dass sie im Louvre untergebracht werden, in einem Saal, der meinen Namen trägt. Arsène Lupin. Ergib dich, Lupin, sonst knall ich dich nieder. Meine Aktien scheinen zu sinken. Zu mir, Beautrelet, hören Sie nicht, zu mir. Ich habe zu viel geredet. Nein, lassen Sie mich runter. Auf dich, mich da nicht schießen, Kleiner. Gestatte mir, dass ich dich als Schutzschild nehme. Lass ihn los, Lupin. Raymond, bleib hinter mir. 10-1, dass ich entkomme, Ganimard. Lupin findet immer einen Ausweg, siehst du? Los, Beautrelet, durch diese Geheimtür. Komm, Raymond. Wir sind gerettet. Nicht nach unten schauen. Raymond, gib mir deine Hand. Es ist ein bisschen windig hier draußen. Aber die Treppe wird uns in eine geheime Grotte führen. Und dann sind wir in Sicherheit. Die Infanterie ist geschlagen. Nehmen wir uns die französische Flotte vor. Ganimard wird das Torpedoboot aus Le Havre holen. Das ist schon da. Und die vielen Fischerboote, in denen Ganimards Männer darauf warten, mich zu jagen, geben sich Signale. Braves Torpedoboot, ich kenne den Kommandanten. Die feindliche Flotte rudert aus Leibeskräften. So, wir haben es geschafft. Hier hinein, eine Treppe noch abwärts und dann... Das ist mein Ankerplatz. Gütiger Himmel, was ist das? Mein Unterseeboot. Das Wasser, das du hier siehst, ist nichts anderes als Meerwasser, das bei jeder Flut in diese Grotte dringt. Aber sie hat keinen Ausgang. Oh, keine Sorge. Wir kommen hier raus. Darf ich bitten, einzusteigen? Raymond zuerst. Kommen Sie nur herein, Monsieur Beautrelet. Es ist ganz komfortabel. Beautrelet, du hast keine Wahl. Im Augenblick ist es besser, wenn man uns alle für tot hält. Ich brauche etwas Ruhe, um zu einem Ehrenmann zu werden und die Welt Arsène Lupin vergessen zu lassen. Später, wenn ich dir deine Freiheit wiedergebe, kannst du nach Lust und Laune alles ausplaudern. Hören Sie, Ganimard ist nicht der Einzige, der hinter Ihnen her ist. Auch Herlock Sholmes ist Ihnen auf der Spur. Mit Sholmes befassen wir uns später. Wir sinken. Nur so lange, bis wir von der großen Grotte in eine kleinere kommen, die einen Zugang zum Meer besitzt. Es ist eng. Das Unterseeboot passt gerade hindurch. Es wird hell. Soll ich die Lampe löschen? Ja, mein Liebling. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir sind auf dem Meeresgrund. Die Schatten dort oben, Beautrelet, das sind die Boote Ganimards. Und das große Dunkle, das ist das Torpedoboot. Wir tauchen unter ihnen hindurch. Ein Spaß, Kleiner. Amüsier dich! Wo fahren wir hin? Oh, ein bisschen Geduld noch. Wir legen in Port-Lupin, meinem eigenen kleinen Hafen, an. Jetzt sind wir weit genug weg. Wir können aufsteigen. Die Bucht ist von hohen Klippen umgeben. Wie kommen wir da hoch? An der Seite der Klippe befindet sich eine Eisentreppe. Nicht weit von hier habe ich einen Bauernhof gekauft. Dort werde ich das achtbare Leben eines Grundbesitzers führen. Mit meiner angetrauten Frau. Der Gentleman-Einbrecher ist tot. Raymond, meine Liebe. Es macht dir doch nichts aus, die Frau eines Farmers zu werden. Oh nein. Wenn wir nur dein Leben als Arsène Lupin vergessen können. Wenn wir in Ruhe leben können. Siehst du, Potrelet? Ihr Glück liegt alles auf, was ich geopfert habe. Auf dem Hof ist jemand. Ein Mann streicht ums Haus herum. Sholmes. Bleibt hier, hinter dem Baum. Ich gehe hin. Sholmes! Was willst du von mir? Dieses Mal kriege ich dich. Ich lasse mich nicht mehr von dir demütigen, Lupin. Du hast mich jahrelang an der Nase herumgeführt. Jetzt bekommst du die Quittung. Nimm die Pistole runter. Noch ein Schritt und du bist tot. Hör mal, Sholmes. Keine Bewegung, Lupin. Oder ich schieße. Nein. Raymond. Nein. Nicht Raymond. Nein. Bleib zurück. Ah. Raymond? Raymond! Nein. Raymond! Oh Gott. Das Mädchen. Ist sie tot? Sie ist tot. Sholmes, du Bestie! Du hast sie umgebracht! Du! Ich! Lupin nicht! Lassen Sie ihn los! Aber Lupin hatte von seinem Feind schon abgelassen. Sholmes erhob sich und machte sich langsam davon. Weinend saß Arsène Lupin im Gras und hielt seine tote Frau in den Armen. Er sah auf den Bauernhof, in dem er mit Raymond hatte leben wollen. Er blickte auf sie. Dann hob er die Tote hoch und trug sie auf seinen Armen. Ohne sich noch einmal umzudrehen, ging er davon. Leb wohl, Boutrelet. Auf Wiedersehen, Lupin. Das Schicksal verwehrte Arsène Lupin die Ruhe und den Frieden, gegen die er sein Leben als Meisterdieb hatte eintauschen wollen. Ohne Raymonde hatte das alles keinen Sinn mehr. Wahrsager hatten ihm einst weltweites Ansehen und eine große Zukunft prophezeit. Er würde weitermachen. Neue Abenteuer warteten auf ihn. Die Welt hatte mit Arsène Lupin zu rechnen. Nadel oder der Schatz der Könige Frankreichs. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Maurice Leblanc. Aus dem Französischen von Erika Gebühr. Hörspielbearbeitung Sabine Grimkowski. Zweiter Teil. Es sprachen Erzähler Rüdiger Vogler, Arsène Lupin, Samuel Weiss, Isidore Beautrelet, Christoph Gavenda, Ganimard, Felix Göser, Herlock Sholmes, Walter Renneisen, Raymond de Saint-Veron, Caroline Junghans, Vater Beautrelet, Bernhard Bayer, Madame de Villemont, Susanna Fernandez-Genebra, Baron de Villine, Klaus Barner. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike. Musik, Helena Rüegg. Regieassistenz, Constanze Renner. Regie, Stefan Hilsbecher. Produktion, Südwestrundfunk 2008. Dramaturgie, Uta Maria Heim.